Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Wir haben Sonntag, den 1.10., 23.54 Uhr, 2020. Ich wollte nur bekannt geben, dass es ab sofort jeden Montag oder vielleicht jeden Tag, ich weiß es noch nicht, schöne Kochrezepte für eure Kinder geben wird. Ja, das erste kommt morgen und dann will ich mal gucken, ob ich jeden Tag eins mache oder halt nur immer montags. Okay, in diesem Sinne, thank you for listening, have a nice day, wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen, ciao.